Bier trinken in der Kneipe, im Club tanzen, auf Konzerte gehen, das ist alles zurzeit nicht mehr möglich. Das Kieler Szeneporträt bietet nun in Kiel einen Einblick in die geschlossenen Kultureinrichtungen dieser Stadt und interviewt dabei BetreiberInnen, macht Fotos aus geschlossenen Lokalen und gibt den ganzen Leuten eine Stimme. Über Zoom bin ich jetzt mit Imke Langmann vom Kieler Szeneporträt verbunden. Hallo Imke. Hi. Wann warst du denn zum letzten Mal feiern? Das ist bei mir auf jeden Fall sehr lange her. Also wahrscheinlich wie bei den meisten auf jeden Fall über ein Jahr. Ja, ich weiß selber auch gar nicht mehr genau, wann ich zum letzten Mal feiern war. Also es ist ewig her. Ich vermisse es auch sehr. Ich habe neulich mal in der WG getanzt mit meinen Mitbewohnern. Das war ganz cool. Du hast zusammen mit Tim ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt das Kieler Szene-Porträt. Wie ist denn die Idee zu dem Projekt entstanden? Ja, die Idee, die kam tatsächlich von Tim, ungefähr zeitgleich mit dem zweiten Lockdown, also im November. Und der hat mich dann einfach angefragt. Und die Idee stammt auf jeden Fall so ein bisschen aus einer Melancholie heraus, weil natürlich wieder irgendwie eine Zeit auf uns zukam im November, wo wir nicht wissen, wie lange wir jetzt wieder ausharren müssen, indem wir einfach nirgendwo hingehen können. Irgendwie ein bisschen zu Hause festsitzen und uns einfach nicht mehr ausleben können, was unsere kulturellen Interessen angeht, was meiner Meinung nach einfach sehr, sehr wichtig ist fürs menschliche Dasein. Ja, so also wichtig finde ich auf jeden Fall auch. Ich vermisse es auch sehr. Du hast gerade gesagt, die Idee kam dazu euch im November. Warum denn erst im November, wenn da vorher die ganzen Kultureinrichtungen größtenteils eigentlich auch schon geschlossen waren oder nur auf Sparflamme gefahren sind? Das war ehrlich gesagt pragmatisch, weil Tim und ich uns vorher nicht kannten. Und genau, ich will halt gerne im Journalismus durchstarten. Tim macht Fotos und dann haben wir einfach so zusammengefunden. Genau, also einfach diesen Grund. Cool. Wie habt ihr euch dann so irgendwie gefunden, wenn ihr euch davor gar nicht kanntet? Also der Tim, der macht Fotos ganz stark für die Seebrücke Kiel und halt viel auf Demos. Und ich habe mal einen Bericht über eine Fridays for Future Demo geschrieben und da habe ich dann ihn angefragt, ob er mir seine Fotos zur Verfügung stellt für den Bericht. Und daraus ist ja dann jetzt ein neues Projekt entstanden. Ihr habt bisher drei Kultureinrichtungen interviewt. Einmal die Hanse 48, das Mom and Dad und die Pumpe ist jetzt aktuell dazugekommen. Wie wird denn ausgewählt, wer interviewt wird? Also unsere Liste ist tatsächlich lang, also unsere Liste an Locations. Wir wollten schon erstmal alle beachten. Natürlich haben wir jetzt angefangen mit den Leuten oder mit den Locations, die uns einfach sehr selber am Herzen liegen. Also es war schon ein bisschen subjektive Auswahl dabei. Und was aber auch eine Rolle spielte, war, wer sich überhaupt zurückgemeldet hat. Das war tatsächlich auch nicht so einfach. Und genau, wir sind aber auf jeden Fall offen, das noch weiterzuführen und freuen uns auch über weitere Locations, die Bock haben, mit uns zu reden. Wenn ihr dann ja die Interviews mit den Kneipen oder den Kultureinrichtungen führt, dann gebt ihr den Leuten ja eine Stimme. Was würdest du sagen, ist so dieses große Ziel, was ihr mit dem Projekt verfolgt? Oder worauf möchtet ihr aufmerksam machen mit dem Kieler Szeneporträt? Wir möchten aufmerksam machen darauf, dass Kultur einfach enorm wichtig ist. Da gibt es jetzt ja auch schon echt mehrere Aktionen diesbezüglich. Wir wollen einfach eine Solidarität schaffen, damit die Leute, die normalerweise in diese Locations gehen, sehen, wer dahinter steht und auch wissen, dass sie das genauso vermissen wie alle anderen gerade auch. Also die vermissen halt einfach auch, dass da Leute in den Läden sind, dass sie irgendwie mit Leuten sprechen können und dass da einfach was stattfindet. Das heißt, dass das laut ist einfach, dass die Kultur spricht so. Genau, und da einfach so eine Solidarität schaffen zwischen den Leuten, die hingehen und die Leute, die es betreiben. Ich finde die Interviews auch sehr interessant. Also ich persönlich wohne auch erst seit einem halben Jahr jetzt in Kiel. Und von daher ist es auch irgendwie ein schöner Einblick, teilweise auch in Läden, in denen man noch gar nicht war. Ja. Aber vielleicht umso schöner, wenn man dann hingeht und sie dann kennenlernt, wenn wirklich was los ist. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt eine lange Liste. Wie ist denn der Prozess bei euch mit den Interviews? Habt ihr die jetzt schon viele geführt und veröffentlicht sie jetzt nach und nach? Oder ist es ein laufender Prozess, dass du jede Woche mit Tim rausgehst und euch mit den Leuten trefft und die Interviews führt? Also wir haben jetzt schon einige geführt und hauen die dann so peu à peu raus. genau, jetzt gerade haben wir keine neuen Termine erstmal. Wir hatten diese Woche noch einen Termin. Das hat aber auch gerade damit zu tun, dass wir ab nächster Woche eine Ausstellung noch planen. Also es ist irgendwie, hat sich jetzt kurzfristig ergeben im Pop-up-Pavillon. Deswegen sind wir gerade erstmal mit unserer ganzen Arbeitskraft darauf fokussiert. Und die Ausstellung basiert dann auch auf diesen, auf dem Kieler oder auf den Fotos, die ihr schießt von den Kneipen? Ja, genau. Oh, cool. Interessant. Weißt du schon? Ja? Auf jeden Fall vorbeigehen, sag ich. Pop-up-Pavillon. Cool, cool. Seid ihr ansonsten auch viel vernetzt, wenn man das so nennen kann, in der Kieler Kulturszene, dass ihr schon viele Leute kennt, oder sind es eher viele neue Kontakte auch? Es sind auf jeden Fall neue Kontakte. Also wir fangen halt gerade erst an. Wir haben jetzt gerade beide oder sind gerade dabei, unser Studium zu beenden und genau, fangen deswegen erst an, uns zu vernetzen, was aber super Spaß macht gerade und wir treffen auf jeden Fall super viele nette Menschen. Ihr gebt den Leuten durch diesen Blog ja wie ein Sprachrohr und ihr macht aufmerksam, dass es noch die Kultureinrichtungen gibt, wo gerade nichts mehr geht. Wenn ich jetzt oder andere Leute da draußen in Kiel wohnen, wie können wir denn die kulturellen Räume unterstützen in der derzeitigen Situation? Also viele haben ja immer wieder so Streaming-Spendenaktionen. Da gibt es auf jeden Fall viele Sachen, viele tolle Sachen auch, die auf jeden Fall gerne unterstützen und vielleicht mal ein bisschen was spenden, wenn man gerade was übrig hat. Viele haben halt auch einen Außerhausverkauf. Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz schön, wenn man da mal einfach mitmacht, auch wenn es nicht dasselbe Gefühl ist. Aber wenn einem diese ja, Kulturräume irgendwie am Herzen liegen, dann ist es halt einfach wichtig, in diesen Zeiten da auch so eine kleine Unterstützung zu geben. Und was meiner Meinung nach am allerwichtigsten ist, ist, dass wir alle die Lust nicht verlieren. Also, dass wir einfach Lust haben, wenn die Pandemie vorüber ist oder wenn überhaupt wieder ein bisschen was möglich ist, jetzt im Sommer vielleicht, dass wir einfach wirklich losgehen und die Veranstaltungen, die dann stattfinden, auch wahrnehmen. Dass man wieder rausgeht und die Angebote annimmt, ja. Ja. Dann stellen wir noch eine Hypothese zum Schluss auf. Angenommen, Corona wäre komplett weg aus der Welt, man könnte, alle Sachen könnten wieder aufmachen, alle Läden, alle Kneipen, alle Bars und Clubs. Wie würdest du den Tag und die Nacht verbringen an diesem ersten Tag, wo Corona weg ist? An diesem ersten Tag, wir haben tatsächlich schon Witze gemacht, dass wir, wenn es wieder losgehen kann und alle Clubs, die wir bisher besucht haben, Veranstaltungen haben, müssen wir einfach zu jedem Club hingehen und zu jeder Veranstaltung so ein Veranstaltungshopping machen. Ja, ich glaube, das wird aber nicht unbedingt möglich sein, weil es mittlerweile doch ein paar sind. Nee, aber ich habe auf jeden Fall wirklich Lust bekommen, mal wieder feiern zu gehen. Also das vermisse ich ganz, ganz doll und einfach in den Austausch mit Menschen zu gehen. Derzeit sind es ja doch irgendwie dieselben Kontakte, die man jetzt pflegt. Ja, also darauf freue ich mich auf jeden Fall wieder. Dann werden es wahrscheinlich sehr lange 24 Stunden werden. Ja, total. Hast du noch einen Song, den wir danach spielen sollen? Ey, ja, tatsächlich. Also worauf wir das, also die, dieses, wenn die Party vorbei ist, das hat ein bisschen was mit einem Song zu tun von der Band Provinz. Also der Song heißt halt auch, wenn die Party vorbei ist. Dann hauen wir den gleich raus. Bei mir im Gespräch war Imke Langmann zu Gast, die zusammen mit Tim Kirchhoff den Blog Kieler Szene Porträt ins Leben gerufen hat. Imke, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich auch gefreut. Den Blog von Imke und Tim könnt ihr im Internet unter kielerszeneporträt.com oder unter dem gleichen Namen auf Instagram folgen. Ihr hört die Kulturtankstelle beim Campusradio Kiel.